Anlässlich des 22. Todestages von Präsidenten Kim Il-sung gewährte der Vertreter der Pyongyanger Zweigstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas, Cho Il-min, am 6. Juli einem Journalisten der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur ein Interview. Der Südkoreaner sprach Folgendes. Die drei Prinzipien für die Vereinigung des Vaterlandes, der Vorschlag zur Gründung der Demokratischen Konföderativen Republik Korea und das 10-Punkte-Programm zum großen Zusammenschluss der ganzen Nation, die als Richtschnur für die Sache der Wiedervereinigung der koreanischen Nation gelten, widerspiegeln die glühende Liebe von Präsidenten Kim Il-sung zum Heimatland und zur Nation und seinen unerschütterlichen Willen zur Landesvereinigung. Der Präsident ist ein hervorragender Staatsführer, der in den Hinsichten auf Ideologie, politische Fähigkeit, edle Tugend und Verdienste großartiger als alle hervorragenden Menschen in der Geschichte zusammengenommen. Dank des Marschalls Kim Jong-un dauert die Geschichte von den Generalismusen Kim Il-sung und Kim Jong-il für die Verwirklichung der Sache der Wiedervereinigung des Vaterlandes auch heute fort und wird die Einheit Koreas als eine eigene Sache der Nation sicher in Erfüllung gehen.